Unter dieser Stadt liegt noch eine Stadt begraben, habe ich gehört. Und darunter noch eine, und noch eine darunter, und immer so weiter. Und manchmal kann man sie hören, die Städte da unten. Und manchmal flattert da eine Taube herauf von einer der Städte und stößt mit dem Kopf gegen ein Kanalgitter und bricht sich den Hals. Na ja, so ist das mit diesen Tauben.